Willkommen zu Folge 0 von Omnibus, der Sendereihe über Autos und Mobile mit Autopapst Andreas Kessler. In Zukunft reden wir hier in etwas kürzeren Sendungen über alle möglichen Fragen rund ums Thema, aber jetzt könnt ihr erstmal den Mann hinter dem Titel kennenlernen. Ich sitze beim Papst, beim Autopapst. Sein Name ist Andreas Kessler. Hallo Andreas. Es sei dir eine Audienz gewährt. Genau. Wie wird man Autopapst? Also ich muss anders anfangen. Ich habe, glaube ich, vor ungefähr 20 Jahren hier im Radio einen Typen gehört, der über Autos geredet hat und über alles Mögliche. Und unter anderem gab es damals eine Sendung, und das warst du, da hast du einer Frau live am Telefon, ich glaube, ein Opel repariert und gesagt, wackeln Sie mal hier dran, rütteln Sie mal da dran, und dann sprang das Auto wieder an. Nee, das war ein Seat Terra, ja, weiß ich noch ganz genau, und zwar ein Diesel, bei dem die Vorglühanlage kaputt war. Und ja, der springt dich an, was soll ich denn bloß machen, Herr Kessler? Und macht er immer so klick, so düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd braucht, der würde wahrscheinlich auch, sprang dann ja auch, alleine anspringen, bloß er braucht ein bisschen Zeit. Man darf also nicht immer nur 2 Sekunden den Starter drin lassen, sondern mal 30 Sekunden. Ah, alles klar. Ja, und das machte sie dann auch. Was, geht da nichts kaputt? Nein, nein, machen Sie mal. Und dann hört er mal, und dann kam eine Zündung, 2 Zündungen, drück, trak, und auf einmal sprang er an. Ja. Und sie war total glücklich. Und dieser Anruf gipfelte in dem Ausruf, ist ja fantastisch, da braucht man ja gar kein ADAC mehr. Genau solche Sachen sind wahrscheinlich die Dinge, die dich zum Autopapst machen. Aber auf deiner Visitenkarte steht ja wahrscheinlich nicht Autopapst, ne? Was ist dein Beruf? Mein Beruf? Heute fragst du mich im Jahr 2020. Also ganz ursprünglich habe ich mal Maschinenschlosser gelernt. Ja. Ganz ursprünglich. Und dieser Ausbildungsweg ging dann weiter über eine Meisterausbildung, ein Diplom-Ingenieur und kriegte dann auch 2 Wurmfortsätze als Theaterbeleuchtungs- und Theaterbühnenmeister. Mhm. Und mit diesem, naja, mit, sagen wir mal, diesen Scheinen im Gepäck bin ich dann irgendwann beim Radio gelandet und so nach einem Jahr ungefähr bei einer öffentlichen Sendung fragte ein hinzugezogener Fotograf, durch Zufall hinter mir stehend, verdammt, wo ist der denn jetzt eigentlich, dieser Autopapst, weil der mich natürlich nicht vom Angesicht her kannte. Tja, und daher kam der Name. Du bist als Theaterbeleuchter zum Autoexperten im Radio geworden? Wenn man so will. Also ein guter Beleuchter bin ich bestimmt nicht. Ich habe lediglich, weil ich immer in der technischen Leitung gearbeitet habe, die Auflage gehabt, eben den Beleuchtungsmeisterschein zu haben und den Bühnenmeisterschein zu haben, um der Abnahmebehörde gegenüber als geprüfte bühnentechnische Fachkraft zur Verfügung zu stehen. Ja, aber wie kommst du dann zum Auto? Auto war schon viel früher. Das war schon viel früher. Auto fing schon an mit. Aber ist das so wie mein Schrauber, der eigentlich BWLer ist, aber nie als in irgendwas anderem gearbeitet hat, weil er als Student schon mit Schrauben angefangen hat? Genau. Das ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Dann reden wir über deine Berufung. Die Berufung setzte ungefähr ein, da war ich so 3 vielleicht. Da kam mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, vorbei und holte mich ab. Er holte mich öfter mal ab, weil wir beide immer viel Spaß miteinander hatten. Und der fuhr zu dem Zeitpunkt einen Porsche 356B. 356B? Sagt der Vorläufer vom Elva, vom 911. Ist das der, mit dem James Dean sich totgefahren hat? Nee, das war der 550. Okay. Der heute teuerste Porsche, die es davon noch gibt. Der 356er war quasi ein plattgeklopfter Käfer. Also der. Ach, das Ding, okay. Ja, ja, aber ohne Dach, ne? Das waren Cabrios, oder? Den gab es auch als Cabrio. Und auch als Speedster für Kalifornien, also der hat dann bloß eine ganz kleine Scheibe und kein Dach, also gar kein Dach, man konnte es auch nicht zumachen. Der von meinem Onkel war ein ganz normales Coupé, ne? Mit, ich glaube, es war 1600 Kubik und 90 PS hatte der. Für damalige Verhältnisse ziemlich viel, ne? Ja, also ordentlich Leistung. Die Familie stand schreckensstarr am Fenster. Ja. Ja, und ich war damals noch so klein, dass ich vor dem Beifahrersitz aufrecht stehen konnte. Ja. Kindersitz, Sicherheitsgurt, was ist das? Ja, also in den frühen 60ern hat da kein Mensch gefragt. Und immer, wenn es mal eine scharfe Bremsung gab, landete ich natürlich im Fußraum und schrammte mir, weil kurz behost die Knie auf an der Kokosmatte, die da unten drunter lag. Sicherlich entstehen jetzt Bilder vor deinem inneren Auge. Ja, und dieser Porsche, der war natürlich, ich wusste gar nicht, was ein Porsche ist. Und ich war noch so klein, ich habe immer Porsche gesagt. Ja. Und, Porsche. Ja. Und das war das Highlight, auch in dem, also in dem gesamten Kfz-Fuhrpark in meiner Familie, der noch dünn war damals. Und dann im Auto. Was hat man damals gefahren? Damals fuhren noch NSU Prinz auf der Straße rum. NSU und sowas, Prinz, ne? Genau, den hatte mein Onkel dann auch. Ja, mein Vater nämlich auch. Ja. Aber da war ich noch nicht auf der Welt. Und der war ganz, also wirklich eine Grätzkarre. Mein Opa, etwas besser gestellt, der war Versicherungsvertreter, der fuhr immer Käfer, aber gebrauchte. Also. Und dann später stieg er auf und fuhr den NSU Typ 110. Ja, das sagt mir nichts. Das ist quasi die Zivilversion des NSU TT. Ja. Ja, und das sagt ja wieder was. Und dann noch später fuhr er dann Audi 100. Ja, und als er dann zu alt wurde, um so eine große Kalösche zu pilotieren, am Ende hat er, glaube ich, einen Jetta, VW Jetta, Jetta 1. Golf mit Kofferraum. Golf mit Rucksack. Eigentlich ein super Auto, aber wollte nie eine haben, weil er so einen scheiß Kofferraum hatte, ne? Weil er einfach scheiße aussah. Ja, genau. Naja, meine Oma wiederum wollte aber auch keinen Golf haben, weil das ist ein Auto für junge Leute. Ja. Und deswegen hat mein Opa eben einen Jetta gekauft, in Silber, Metallic und GL-Ausstattung. Was sieht man? Bedeuten diese Buchstaben eigentlich irgendwas? Also heißt das irgendwie so großer Luxus oder? Ja, was? Grand Luxe, nicht? Grand Luxe. Naja, die Marketingabteilung hat da bestimmt irgendwas reininterpretiert, ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass GL bei jedem Autohersteller das gleiche bedeutet. Wie GT zum Beispiel. Das ist ja annähernd. Grand Turismo. Doch, annähernd. Das kann man schon sagen, nicht? Also zur Eingliederung eines solchen Autos ist die Buchstabenkombination immer schon wichtig. Ja, auch wie die heute die Dreier, Fünfer. Ja. Das ist einfach nur, damit man weiß, aha, das ist eben. Ich glaube, mein C-Segment. Vater hatte einen Taunus GLX. Ja. Glaube ich. GLX, X war so eine Sonderausstattung, die nur temporär angeboten wurde und GL eben Grand Luxe. Gab ja auch einen Taunus L. Ne? Ja, die quasi die Knäckebrot-Variante. Ich glaube, den hatten wir auch. Aber wir wollen ja nicht über unsere Autos, also meine Familienautos reden. Du bist immer noch 3 Jahre alt und der Porsche ist da. Ja, na, wie ging es dann weiter, nicht? Also ich habe dann. Wurde ja älter, dann habe ich irgendwann angefangen, Fahrrad zu fahren und habe natürlich die Fahrräder von links nach rechts geschraubt und also da mir meine blutigen Knöchel geholt. Mit irgendwas musste man ja anfangen. Und als ich dann alt genug war, um ein Moped zu kriegen, meine Mutter war strikt dagegen, wie wahrscheinlich die meisten Mütter, weil viel zu gefährlich, ja. Mofa, 25 Kilometer pro Stunde, ist ja eine gotteslästerliche Geschwindigkeit, was da alles passieren kann. Dann noch ohne Helm damals. Ja, damals noch ohne Helm, genau. Ich kaufte mir natürlich trotzdem eins. Am schwarzen Brett meiner Schule hing da ein Angebot über eine Moto Guzzi Trotter. Dunkelblau, Zweigang-Handschaltung. Ja. Eine Moto Guzzi, allein der Name. Ja. Bella Macchina. Eine Dreckskarre. Ja. Ich glaube, in der Zeit, in der ich die hatte, ging das Licht nie. Ja. Aber das ist doch, technisch ist so ein Mofa doch total unaufwendig. Wie kann da das Licht nicht funktionieren? Naja, wenn man eben noch Fahrrad geschraubt hat, dann ist natürlich Mofa schon Hightech. Ne? Ja. Musste man sich erstmal so reingrooven. Das ging dann auch. Ich habe dann natürlich gleich als zweite Amtshandlung, nachdem ich das Versicherungskennzeichen angeschraubt habe, erstmal den Motor aufgemacht. Halt 25, was sollen die Leute sagen, nicht? Mit 25. Ja, Luftfilter leer räumen, was genau, hat man damals so gemacht? Ne? Größere Hauptdüse rein. Ja, genau, und schon drehte der Motor frei. Und dann, ja, Ansaugstutzen aufbohren. Und dann die Mecklenburgische Straße den Berg runtergekajolt und dabei brannte sich der Auspuff dann auch gleich frei. Alle hupen mich an, ja, weil eine Nebelwand hinter dem Mofa stand. Naja, danach fuhr das Ding wirklich gut und machte aber ein infernalisches Geräusch, dem ich jetzt nicht so eine furchtbare Bedeutung beimaß. Und dann eines Tages, ich war gerade mit meinen Eltern im Sommerurlaub auf Sylt, gab es einen Knall und dieses infernalische Geräusch, was sich später als losvibriertes Fliehkraftkupplungsgewicht herausstellte, zerschlug das Motorgehäuse. Moment, du warst mit deinem Mofa, mit deinen Eltern auf Sylt im Urlaub? Damals gab es ja noch die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundesbahn bot damals für 5 Mark, glaube ich, Fahrradfahrkarten an. Man konnte also als Bahnkunde oder als Bahnfahrer konnte man 5 Mark zusätzlich ausgeben und musste dann sein Fahrrad unter Fahrräder vielen auch Mofas. Fahrrad mit Hilfsmotor. Fahrrad mit Hilfsmotor. Ja, darum haben die alle so alberne Pedalen gehabt immer. Genau. Am Gepäckwagen abgeben. Mhm. Und dann hat der Cerberus, der da im Gepäckwagen wohnte, der hat dann das Ding entgegengenommen und da an Haken gehängt. Und als man dann in Westerland ankam, hat sich wieder abgeholt und ist dann die letzten 20 Kilometer, wir wohnten in List, eben auf eigene Achse gefahren. Ich war der König. Ja, ich konnte würde dann ich gerne heute noch mal versuchen, ein Mofa als Fahrrad in den IC zu bringen. Keine Chance. Es gibt keine Gepäckwagen mehr. Ja, aber es gibt ja Fahrradwagen. Also es gibt so Fahrradabteile, wo du dein normales Fahrrad... Man müsste einfach mal recherchieren, ob Fahrzeuge mit Verbrennungsmotors bahnkompatibel sind. Ja, einfach mal sein Recht durchsetzen. Wie ist das so ein Fahrrad? Was wollt ihr denn? Ja, genau. So, dann ist ja der Motor so um die Ohren. Genau, und dann, ja, dann fuhr es natürlich nicht mehr so gut oder gar nicht. Man musste schieben und ich habe es dann aber irgendwie wieder nach Berlin zurück, mit Hilfe der Deutschen Bundesbahn damals wieder zurücktransportiert und kaufte mir dann einen Motor für, was waren das, glaube ich, 20 Mark, Berlin-Kreuzberg, fuhr mit der U-Bahn hin. Mofa fuhr ja nicht, mit Mutters Einkaufstasche legte den Motor rein und fuhr wieder zurück. Dann habe ich den Motor eingebaut im Keller, sprang leider nicht an. Da war was. Hast du ja rausfinden können, was? Naja, die Zündung war einfach so verstellt, dass er nicht ansprang. Okay. Und da musste ich dann professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das verdoppelte den Zeitwert des Mopeds. Und danach fuhr der super. War ein Moped-Motor, also eins, das offiziell 40 fuhr. Der fuhr natürlich schneller als 40, was das Fahrwerk von dem Ding rettungslos überforderte. Also naja. Ich hätte aber trotzdem gedacht, dass sie die Rahmen von so Mofas stabil genug bauen, dass du damit theoretisch... Ja, aber die Kiste war ja uralt und komplett ungewartet. Also ja, die Lager waren alle total am Ende. Die konnte man von der Tür aus schon reinwerfen. Also es war einfach, ging gar nicht. Ich habe das Ding dann auch irgendwann verkauft und... Was war dann? Was kam dann? Na, dann wurde ich ja schon... Nee, Moment. Dann kam die Maschinenbau- und Maschinenschlosserlehre, womit sich die ganze Sache auf professionelle Füße stellte. Die Basics. Ja? Aber Maschinenschlosser ist, dachte ich jetzt eher so, ist was, wo man, ich habe keine Ahnung, aber wo man irgendwie riesige Dampfmaschinen oder sowas repariert. Kann man. Nicht so Kleinkram wie Motoren und naja, nur Motoren kommen schon eher hin. Also was dann noch kleiner wird, wäre dann Feinmechaniker. Ja. Ja, und da geht's tatsächlich um in erster Linie Reparaturen und Betriebssetzung. Die es richtig bauen, das sind dann eher Dreher oder Werkzeugmacher oder so. Ja, und damit, mit den Fähigkeiten, die ich da lernte, wurde die Sache dann professionell, nicht? Und dann wurde ich auch alt genug, konnte Auto fahren. Mein Opa kaufte mir einen Käfer. Der hielt aber nur ein halbes Jahr, weil er dann kaputt repariert war. Von mir. Man musste lernen, Holger. Es war... ja, also ich habe. Du hast wirklich ohne Noten Käfer auseinandergenommen oder wie? Natürlich, musst du ja irgendwie sehen, wie es weitergeht. Ja, okay. Ja, und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Nicht? Also dann ging es sehr, sehr schnell mit Kompetenzzuwächsen. Also die waren geradezu sprunghaft. Aha. Und die Anzahl der Autos, glaube ich, in den ersten 5 Jahren hatte ich bestimmt schon 8 oder 10 Autos. Ich kann die jetzt nur noch, also ganz nebulös. Der erste war der Käfer, der zweite war ein Opel C-Rekord. Kombi, Dreitürer, dunkelblau mit hellblau. Kombi, Dreitürer? Ja, eigentlich ein Shooting Brake. Ja, also das ist die Bezeichnung dafür, Shooting Brake. Nee, sagt man so. Ein Shooting Brake sind Autos, die also Coupé-ähnlich sind, aber mit einer Heckklappe. Ne? Okay. Dann kam nochmal ein Opel C-Rekord Coupé, Opel Rekord C 1900. Das war auch damals halt alles auch sehr einfach. Du hattest halt nicht so große TÜV-Anforderungen, Garantie und so. Also ich kann mich daran erinnern, als ich so 17, 18, 19 irgendwas war, hat ein Freund von mir sich, ich glaube, auch einen C-Rekord gekauft für 10 Mark, weil der Tank halb voll war. Und das Ding hatte aber auch noch ein halbes Jahr TÜV und man konnte damit fahren. Ja. Also wäre ja heute undenkbar, so ein Auto zu kriegen, oder? Nee, gibt's immer noch. Echt? Sowas gibt's immer noch. Aber dann meistens, wenn Leute eben nicht wissen, wie sie es loswerden sollen. Ja. Also heute ist es ja eher schwierig, so ein Verbrauchtwagen, also der am Ende seines Lebens ist, loszuwerden. Nicht? Dann braucht man einen Verwertungsnachweis, eine Verschrottungsbestätigung, muss es abmelden. Und das ist natürlich einfacher, man verkauft für 10 Mark mit einem Vertrag an irgendjemanden. Jetzt 10 Mark für die Jüngeren in der Hörerschaft sind heute ungefähr 5 Euro. Ja. Wobei Kaufkraft bereinigt 10 Euro. Ja, na höchstens, allerhöchstens. Ja. 10 Mark war damals eine Menge Geld. Naja, ja, und dann ging es weiter. Und ich habe dann... Aber du hast an jedem dieser Autos rumgeschraubt. Du hast es nicht immer, einfach ich nur gekauft. Immer geschraubt. Ich musste immer. Also ich musste A schrauben, weil die sonst gefahren wären. Und B habe ich dann auch die verbessert natürlich die Autos, um sie dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Ja. Und damit fing alles an. Als ich dann später studiert habe, habe ich mit Freunden zusammen eben ganz gezielt so eine Kaleschen gekauft und die über den TÜV geschweißt. Ja, irgendwie. Formulierung muss ich mir merken. Ja, gab einen Fall, weiß ich noch, war strenger Winter. Ich glaube, das war der Winter 77, so irgend sowas. Da war der R4, da haben wir dann Papier und Kleister in die Holme gedrückt, eine Nacht gewartet, war alles knüppelhart gefroren. Mhm. Und das war's dann. Dann kriegte er eine neue Hauptuntersuchung. Natürlich war der nächste Sommer nicht fern und dann irgendwann brach die Karre auseinander. Ja. Aber nur so viel, also das war, bewegte sich normalerweise schon im Rahmen des Seriösen. Ja. Und ging dann immer weiter. Nicht? Dann irgendwann haben wir dann Autos aus Amerika geholt, nicht rübergebracht, sondern, nee, erstmal haben wir sie rübergebracht. Porsche 911 und S-Klassen. Ja. Hier günstig gekauft und dann in Amerika wieder verkauft. Mit natürlich immer mit Trick 17, denn eigentlich durfte man natürlich keine Autos in die Vereinigten Staaten einführen. Warum nicht? Na, weil die damals da alle schon G-Card haben mussten, was man da einführt. Das war wo sind wir jetzt? 1980er Jahre? Das ist, muss man kurz überlegen, ja, das sind in den 80ern, Mitte der 80er Jahre. Okay. Seit 72 war Catalytic Converter, also Registration relevant in Amerika, nicht? Und, also neue Autos wohlgemerkt. Und wenn man welche einführte, durfte man eben auch nur welche einführen, die den EPA Environmental Protection Agency Kriterien entsprachen. Aber wie hast du die denn dann da reingekriegt? Also wie kriegst du ein Auto ohne Katalysator in ein Land, in dem ein Auto einen Katalysator haben muss? Da gab es einen Trick, und zwar die sogenannte Once-in-a-Lifetime-Rule, die eigentlich für Militärpersonal gedacht war. Denn jeder GI, der overseas stationiert war, kaufte sich natürlich ein Auto, eins, was es da gab, und wollte es dann gegebenenfalls auch mitnehmen in die Vereinigten Staaten. Und das war ihm gestattet. Ja, und da nicht nur GIs unter diese Regel fielen, sondern jeder US-Bürger, was natürlich kein US-Bürger, der nicht GI war, wusste, haben wir damit gearbeitet und haben dann also beispielsweise in San Diego jemanden gesucht, der die S-Klasse kauft, haben gesagt, pass mal auf, so und so. Und der war total begeistert. Wir fahren jetzt mal nach Mexiko, ich führe das Auto wieder aus und du führst es auf der anderen Seite wieder ein als US-Bürger. Der Preis war super, er freute sich, dass er da die Behörden austricksen konnte, war fast schon ein USP. Ja, so funktionierte das. Und wie habt ihr sie dann ausgeführt? Also weil du sagst, ihr habt erst nur Autos eingeführt. Erst haben wir sie eingeführt. Ja, genau. Und dann habt ihr amerikanische Autos nach Deutsch. Genau, und dann haben wir sie ja... Ist das eigentlich aufwendig, so ein Auto per Schiff irgendwo hinzu? Mietest du da einen Container, schmeißt das da rein? Wie geht's so? Container wäre viel zu teuer gewesen. Wir haben Roll-Roll gemacht, also Roll-On, Roll-Off. Der stand quasi auf dem Deck. Ja. Und ging damals jedenfalls problemlos. Man musste die eben nur an den Hafen kriegen. Dann gab es am Boden ein paar Papiere ausgefüllt. Also wir haben es mit... Ja, mir ist der eigentlich gemacht. Nee, einfach ganz normal ausgeführt. Also verließ den deutschen Wirtschaftsraum, dann kriegt er diese ovale Zollnummer. Stimmt, gab's auch mal, ja, ich erinnere mich. Genau, und mit dem Ding sind wir dann rumgefahren, mit der Zollnummer, die natürlich überhaupt nicht galt in Amerika, ja. Aber war ein deutscher Bundesadler drauf, hat kein Sheriff nachgefragt. Bundeswehr. Ja, das war das und noch später ging es dann, also da habe ich dann schon in der Kulturszene gearbeitet, gründeten wir eine Autovermietung, weil wir ganz viele Autos hatten und Festivalbetrieb. Ganz viele Autos hatten. Naja, das waren eben, die standen da eben, wir kauften ja ständig irgendwelche Schrottautos. Ja. Also Schrottautos, Autos, die eben einer gewissen Zuwendung bedurften. Mhm. Und diese Autos, manchmal waren es 10, manchmal waren es 8, manchmal waren es 3, manchmal waren es 14. Und im Kulturbusiness, also gerade in der sogenannten freien Kultur, wurden immer Autos gebraucht. Bands zum Beispiel, die brauchten Autos, mit denen sie sowohl ihre Backline als auch das Schlagzeug und alle Mitglieder transportieren konnten. Langer Vortransit mit enger Bestuhlung. Ja. Ja, da passten theoretisch 9 Leute rein und der ganze Krempel nach hinten. Die Kiste war natürlich völlig überladen, aber die gab es eben sehr selten. Und die kauften wir uns und waren eine ganze Weile lang bei den Berliner Bands eine ganz heiße Nummer. Ne? Weil diese Autos gab es einfach nicht. Aber darf man denn so einfach eine Autovermietung machen? Natürlich, warum denn nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir für Sicherheit, Haftung... Naja, es gibt natürlich ein paar Regeln, die für Autovermietungen gelten. Nicht? Du musst... Vom Selbstfahrer Vermietfahrzeuge, die sind teuer an der Versicherung natürlich. Ja. Hatten wir Beziehungen, war bezahlbar. Dann musst du mit der Kiste jährlich zum TÜV. Und wenn es Nutzfahrzeuge sind, auch noch alle 6 Monate zu einer Sicherheitsüberprüfung. Mhm. Was natürlich extrem mühsam war, weil die Kisten ja auch fahren mussten. Ja. Wir konnten also jetzt nicht mal eben 1 oder 2 Tage entbehren, um die da irgendeinem Gutachter vorzustellen. Gab also ständig Ärger damit. Aber das lief eine ganze Weile sehr, sehr gut. Jetzt sind wir vermutlich irgendwo Ende der 80er Jahre. Nee, wir sind schon Anfang der 90er. Anfang der 90er, da. Bis dahin kann ich mir das noch vorstellen, dass du an allen möglichen Fabrikaten, an allen möglichen Typen rumgeschraubt hast und auch wirklich von vorne bis hinten verstanden hast, wie so ein Auto funktioniert. Aber irgendwann im Verlauf der 90er dürfte das doch angefangen haben, dass die Dinger immer komplizierter geworden sind. Wie hast du das geschafft, da am Ball zu bleiben? Das ging relativ früh los. Also sagen wir mal so, als die ersten Einspritzer kamen. Ja, also hier die Car-Jetronic zum Beispiel, im Golf GTI, der war damals ja total populär. Wobei der auch schon aus den 80ern ist, ne? Der wurde vorgestellt 1978. 78 sogar. Ja, also Golf 1 mit dem GTI-Motor. Da hieß es dann, oh Mann, der hat eine Einspritzung, oh, da kann man ja nichts mehr selber machen. Völliger Quatsch. Ja, nach einer Weile hat man sich dann eingegroovt. Das war damals noch viel, viel schwieriger. Heute gibt es das Netz, also die Public Intelligence, wenn man so will. Da guckt man eben nach. Damals die Reparaturvorschriften und die technischen Daten und so, die wurden natürlich eifersüchtigst bewahrt von den Herstellern, weil die wollten ja ihre Vertragshändler daran lassen. Gab es dann diese Bücher, jetzt helfe ich mir selbst. Ja, genau. Ne? Und die waren mal gut und mal besser. Also manche waren auch richtig schlecht, da stand gar nichts drin. Nicht? Also bauen Sie den Motor aus. Ja, ja Moment. Ja. Und wenn Sie bei Problemen mit der Bremse, wenden Sie sich an eine kompetente Vertragswerkstatt, stand da drin. Ne? Wozu kauft man so ein Buch? Ja. Es gab auch andere Bücher, da war es bis ins Detail erklärt. Ne? Also nicht umsonst ist ja, jetzt helfe ich dir selbst oder jetzt helfe ich mir selbst, legendär inzwischen. Ja. Ne? Der Verlag hat damit, also der Autor, der da geschrieben hat, Dieter Korb, der ist wahrscheinlich Millionär. Der hat zig Millionen von diesen Büchern verkauft. Ne? Band 1 war der Käfer, Band 2, glaube ich, Opel Kadett. Ja, genau die Massenfahrzeuge ja, genau. Auch. Ja, ja, ja. Naja, gut, ja, das ging schon und irgendwann haben wir dann, also als das Geschäft immer größer wurde, haben wir dann natürlich auch noch externe Kompetenz dazugeholt. Also so eine Truppe von Polen, die eben durch Handauflegen jede Beule rauskriegt, ne? Die waren wirklich genial. Ja. Und mit dem Boss da, mit dem Chef von der Werkstatt bin ich heute noch eng befreundet. Also ein wirklich ein sprühender Kopf, muss man wirklich sagen. Muss man überlegen, wie ging es dann weiter? Genau, dann das war ja dann schon die Zeit nach der Wende, als speziell in Berlin Hunderttausende von Autos geklaut wurden. Also die gingen in den Osten, als die Grenzen dann auf waren. Und da hatten die Versicherer auch erhebliche Probleme, weil die natürlich sagten, Moment mal, also das sind ja Schäden, die wir hier begleichen müssen. Die waren gar nicht kalkuliert. Und die Autos waren eben weg. Ein kleiner Prozentsatz dieser Autos wurde aber dann in Polen oder in Ungarn oder in Tschechien doch wieder aufgefunden. Oder schon bei dem Transfer noch weiter in den Osten angehalten. Und die wurden dann in großen Lagern gesammelt. Und dann in relativ bürokratischen Vorgängen wurden die Eigentümer, das waren in der Regel die Versicherer, gebeten, doch die Autos wieder abzuholen. Und wenn man sich das vorstellt, also so ein riesiger Parkplatz mit 1500 Autos, die natürlich nicht besser werden, wenn sie da stehen, ja. Da hatte keine Versicherung Interesse dran. Ne? Ja. Und die jeweiligen Länder, die damals ja noch nicht in der EU waren, die wollten die Dinger aber auch nicht haben, weil die eben meistens kaputt waren, beschädigt, verunfallt. Und dann wurden die zurückgeführt. Ja, die haben rausgekriegt, wem die gehören. Und die Versicherer waren dann Eigentümer. Und dann kam es eben so, dann kam so ein Egerland mit 6 Karossen und klingelte am Kudamm beim Haftpflichtverband der deutschen Industrie und sagte, wir haben wieder 6, wo sollen die hin? Ja, und nach der dritten Lieferung war die Tiefgarage voll und die Mitarbeiter meckerten, weil sie ihre Dienstwagen da nicht mehr unterstellen konnten. Und dann kamen wir ins Spiel. Nicht? Dann hatten wir da einen Kontakt und haben gesagt, pass auf, jedes Mal, wenn so ein Ding kommt, pauschal, gibt 1000 Mark, dann kann ja bei uns auf dem Platz. Dann haben wir quasi so ein Sechserpack, so ein Sixpack für 1000 Mark gekauft. Da war alles drin, alles, alles, kreuz und quer. Golf 2, Opel Ascona, Jaguar XJ12, Porsche 944, alles kreuz und quer. Für ein Tausender? Ja. Die hatten keine Papiere, die waren mehr oder weniger kaputt, die fuhren nicht, rausgerissene Vorderachsen. Ja. So, und da kam dann wieder die Polen-Connection ins Spiel, also mit unserer Tiefgarage, die wir da hatten. Und die haben im Akkord die Dinger wieder zusammengekloppt. War ein super Geschäft. Ja, klingt so. Ja. Einmal musste ich dann allerdings, da hatte ich, das war der Jaguar XJ12. Schönes Auto. Ein schönes Auto. Ja, ganz tief. Connolly-Leder, 12 Zylinder, 5,3 Liter Hubraum. 1000 Mark Steuern im Jahr. 295 PS. Wow. Ja, die Steuer war kein Problem, ich fuhr ja rote Nummer. Ne? Das ging gut. Und die Kiste fuhr wirklich wie Schmitzkatze. Ja? Hatte 2 Tanks und fuhr wirklich wunderbar. Und damals studierte noch. Nee, das muss früher gewesen sein. Ich habe ja noch studiert. Ich bin 88, war ich fertig. Also jedenfalls, ich weiß, ich fuhr zur Uni mit dem Ding. Und war ein bisschen spät dran. Kurz vor 8. Erste Stunde Klausur, technische Mechanik, Angstfach für mich. Und durch eine glückliche Fügung kriegte ich direkt vor dem Haupteingang einen Parkplatz. Da waren 2 Parkplätze frei. Auf einen stellte ich mich und auf den anderen stellte sich der Dozent, der Professor war es, der die Prüfung abnahm. Wohl der ein Passat? Nee, einen alten 5er BMW. Immerhin. Ja, der war aber schon so alt, dass das Dunkelblau schon ins Lila umschlug. Ja. Ja. Und der guckte mich mit kleinen Augen an, er hatte offenbar auch eine lange Nacht hinter sich, wie ich meinen Jaguar abschloss, als er sein BMW abschloss und sagte, Student müsste man sein. Und das muss ich bei ihm. Hatte das Auswirkungen auf die Prüfung dann wenigstens? Die habe ich bestanden. Zwar nur mit einem Ohr am Sand, aber ich habe sie bestanden. Genau, und ein paar Jahre später, da lebte meine kleine Tochter schon, da war ich irgendwie Gutachter für eine Diplomarbeit an meiner Alma Mater und musste da irgendwie bürokratischen Kram machen. Kam im Nebenzimmer, kam besagter Professor zur Tür rein, der war immer noch an der Uni, sah mich und sagte, der Jaguar-Fahrer ist wieder da. Also das hat sich offenbar eingebrannt. Verständlich. Aber die Kiste, als ich die dann, die sollte dann zugelassen werden für jemanden, der den gekauft hat. Und ich ging damals zum Kraftverkehrsamt und dann sagte die Mitarbeiterin, schob da die Papiere rüber, alles Versicherungsunterlagen. Warten Sie mal bitte einen Augenblick und ging weg. Dauerte. Und auf einmal kamen zwei Polizisten rein in den Raum und sagten, Sie, Herr Kessler, sind verhaftet. Ja, warum denn jetzt? Was wird mir denn zur Last gelegt? Kfz-Diebstahl. Nee, die habe ich alle gekauft für einen Tausender. Das habe ich auch gesagt. Das Auto war noch in der Fahndung. Oh. Das war ja mal ehemals geklaut. Ja, und war in der Fahndung, ja. Das ist ein Fehler. Ja, das sagen die alle. Ne? Mhm. Naja, das war ein aufregender Nachmittag. Ich hatte ja alle, Gott sei Dank, alle Unterlagen da, so einen dicken Ordner. Und Kaufvertrag, die ganzen Versicherungsunterlagen. Und dummerweise kriegten die aber, weil es eben schon nachmittags war, bei der Versicherung niemanden, der das bestätigt. Ne? Und weil es eben noch in der Fahndung war, das Fahrzeug, wollten die mich dafür verantwortlich machen. Es hat sich dann Gott sei Dank aufgeklärt. Irgendwann bist du dann zum Autopapst geworden, also zu dieser Medienfigur. Ne? Genau, also dieses ganze Vorgeplänkel mit den Autos hat natürlich in gewisser Weise Kreise gezogen. Also meine unmittelbare Umgebung wusste, dass ich was mit Autos zu tun habe. Und auch meine professionelle Umgebung. Ich war ja dann schon, arbeitete im Theater. Ja. Und da gab es eine Kollegin, die machte irgendwie PR oder Öffentlichkeitsarbeit und die war eine Freie, die für den und den und den arbeitete. Und eines Tages arbeitete die eben für einen Rundfunksender, für einen Privatsender, damals News Talk 93.6, das war 1996. Und die rief mich eines Tages an, ich war gerade dabei, Scheinwerfer auf dem Haken zu hängen. Ja, als Beleuchtungschef musste ich das ja tun. Und sagte am Telefon, wir sind ja gerade dabei, der regierende Bürgermeister hat gerade auf den Knopf gedrückt, damals Eberhard Diepgen. Wir haben jetzt hier den Radiosender News Talk 93.6 gestartet und ich hörte nur mit einem halben Ohr zu, dachte, na Mensch, toll, ist jetzt der 31. Radiosender in Berlin, wunderbar, glücklich für dich, was willst du denn jetzt, Auto kaputt? Nee, wir suchen unbedingt noch einen, das war am Montagmorgen, wir suchen noch einen, der am nächsten Sonnabend diese Autosendung, die wir hier machen, moderiert. Ja, willst du das nicht machen? Dachte ich, warum eigentlich nicht? Ja. Was soll da sein? Ne? Ja, also keine Ahnung, wie man Radio macht. Also nicht annähernd. Ja. Ich hätte auch noch nie irgendwo einen Regler hochgezogen. Aber in der Lage zu quatschen, wie du jetzt quatschst, warst du ja wahrscheinlich schon. Das ging schon. Ja. Okay. Das konnte ich schon. Das ging. Na gut, dann komm doch mal vorbei. Da sind zwei Amerikaner, die da Programmcoach sind und die wollen dich mal kennenlernen. Und wie sich nachher herausstellte, haben die vorher schon 6 Monate lang versucht, jemanden zu finden, der A, reden kann und B, genügend Autokompetenz hat, um das glaubwürdig rüberzubringen. Und ich bin dann da hingegangen und erzählte denen ein paar von meinen Storys, so wie dir jetzt. Mhm. Die waren begeistert. Das Ganze musste natürlich auf Englisch erfolgen, weil die ja Amerikaner waren und kein Deutsch konnten. Was mir aber nicht schwer fiel, weil ja die Amerika-Geschichte von vorhin, die hat ja auch einen gewissen Fremdsprachenaspekt. Und dann kam die erste Sendung. 3 Stunden ohne Werbung und ohne Musik. Talkradio. Das stimmt, das war ein komplettes Hörertalk, ne? Die Leute. Genau, der Slogan war damals Nachrichten, über die man spricht, ruf an. Ja, also man gab irgendeine Nachricht zum Besten. Keine Ahnung, was damals aktuell war. Wer war damals Bundeskanzler? 96? Schröder. Nee, Kohl. Kohl noch. Letzte Amtszeit Kohl. Ja. Genau, da hat, wenn Helmut Kohl dann irgendwas gesagt hat, irgendwie die Kfz-Steuer, weil du vorhin von Kfz-Steuer gesprochen hast, umweltfreundlich sanieren. So. Und dann habe ich davon erzählt. Ja. So, und dann hoffte ich, dass die Zuhörer sich zuschalten, also anrufen und ihre Meinung dazu sagen. War zäh. Ja, ja klar, ich meine, wenn du ein neuer Sender bist, hast du auch keine Hörer. Also, so ist es. Ja. Genau, und schon gar kein so ein Schwätzer wie ich. Ja. Naja, dann irgendwann verfiel ich eben auf die Idee, die Leute zu fragen, was denn an ihren Autos so kaputt ist. Ja. Und schon lief's. Ach komm. Ja. Also selbst die drei, die dann zugehört haben, die hatten tatsächlich... Ja. Okay. Die riefen dann ab. Das heißt, der Autopapst ist eine Zufalls... Letzten Endes ja. Also der war damals ja auch noch gar nicht Autopapst. Nicht? Damals war ich eben nur der weiß ich nicht, der Moderator, Andreas Kessler. Und das, diese Online-Diagnosen, die nannte ich damals Troubleshooting, bis heute. Ne? Ja. Auch so ein Begriff, den ein Kollege von mir im Theater immer verwendet hat, wenn irgendein Trainwerfer oder ein Lautsprecher nicht funktionierte. Ne? Troubleshooting. Ne? Ja, und das hat sich extrem gut gemacht. Und das wurde dann angefüttert mit Interviews aus der Autoszene. Ich kriegte natürlich, weil es ein Privatradio war, problemlos alle möglichen PR-Strategen der Autohersteller an die Strippe. Stimmt, die mussten sich keine Sorgen machen, dass da kritische journalistische Fragen gestellt werden. Ja, genau, die habe ich natürlich trotzdem gestellt. Ich wollte gerade sagen. Die waren tatsächlich zum Teil ganz, ganz überrascht, was da für Fragen kamen. Ja. Denn ich wusste ja, worum es ging. Ja, auch wenn so eine Produktneueinführung kam, ich dann mich da hingefahren, habe mir das Auto angeguckt und das ist doch nichts weiter als ein Facelift. Was machen die hier für eine Riesenwelle? Nicht? Und dann habe ich das auch gefragt. Also, eigentlich ist es ja nur ein Facelift. Naja, nee, so können Sie es natürlich nicht sehen. Scheinwerfer leuchtet auch anders. Ja, der ist also auf jeden Fall. Und wir haben auch die ganze Komposition der Lackierungen verändert. Nicht? Also die spiegelt jetzt viel besser. Und also das war dann, teilweise hat es großen Spaß gemacht und war natürlich auch ein bisschen Image-Shaping. Nicht? Ja. Also irgendwann kriegte die Sache dann eben auch einen journalistischen Hintergrund. Nicht sofort, aber. Wie machst du das heute, am Ball zu bleiben? Also die ganzen Innovationen, die es da gibt, die ganzen neuen Modelle, die da kommen und so. Fährst du immer noch hin, guckst dir die Autos an, gehst du immer noch irgendwo hin, nimmst die Dinger auseinander? Ich mache erstmal. Es ist ja eine Neigung von mir. Ja. Ja, also, du hast keine Hobbys weiter, vermute ich mal. Doch, natürlich. Ich bin beim Fahrrad geblieben und koche aus Leidenschaft. Okay. Ja. Vielleicht können wir noch eine Kochsendung vielleicht machen. Vielleicht mal ein Thema für eine weitere Ausgabe. Ja. Hast du schon mal was von Manifold Cooking gehört? Gehört habe ich das schon mal, aber ich habe nicht die leiste Ahnung, was das ist. Manifold ist das englische Wort für Auspuffkrümmer. Ja, der ja sozusagen eine Art Herdplatte ist. Hörertreffen mit Manifold Cooking. Du, sollten wir mal im Hinterkopf behalten, könnte ich eine lange Geschichte dazu erzählen. Ne? Ja. Also hat auch einen historischen Hintergrund. Aber lassen wir jetzt mal weg. Ja. Ich mache heute, also ich lese natürlich extrem viel und wir haben ja seit einiger Zeit dieses Internet. Ja? Praktisches Ding. Ja, praktisches Ding, da kann man eine Menge gucken. Und ich habe natürlich auch noch immer sehr gute Connections in die Branche, in die Szene. Nicht? Also sowohl in die Zuliefererbranche als auch in die OEMs, also in die Autohersteller und kann da jederzeit anrufen und Fragen stellen. Und ich fahre gelegentlich auch mal zu so einer Neuvorstellung, wenn ein neues Produkt, neues Auto auf den Markt kommt. Jetzt bei den vor uns liegenden neuen Elektroautos werde ich das ein bisschen intensiver machen, aber so die letzten 5, 8 Jahre war eben. Letztendlich verändert sich ja dann doch wieder nicht so wenig. Viel. Also Verbrennungsmotor bleibt ein Verbrennungsmotor. Das Auto ist weitgehend ausentwickelt. Ja. Also was da jetzt noch kommt, sind eben Scheininnovationen. Naja gut, ja, könnte man fast so sagen. Nicht Scheininnovationen, also man muss sich eben bei vielen Fahrerassistenzsystemen, die natürlich hohe Sicherheitsaspekte haben, fragen, wie sinnvoll sind die jetzt? Nicht? Also manche Sachen sind einfach nur nervig und andere funktionieren nicht richtig. Also adaptive Scheinwerfer beispielsweise, die also Fernlicht ausblenden, wenn Gegenverkehr kommt, die sind super gemacht und sicherlich auch hochingeniös, aber in der Praxis. Naja. Das heißt, die Typen, die mir mit Fernlicht entgegenkommen, die glauben, dass ihr Fernlicht automatisch abblendet, macht es aber gar nicht. Ja, na gut, aber so viele sind es ja auch noch nicht. Okay. Die dir mit Fernlicht entgegenkommen, die fahren eben einen hochmodernen Scheinwerfer, der eine sehr hohe Leuchtdichte hat, der aber faktisch nicht mehr einstellbar ist. Ja. Ja, also das, was die Werkstätten heute mit Einstellen machen, wenn man es richtig einstellen wollte, müsstest du wirklich eine definierte Prüffläche haben, die nicht mehr als, weiß ich nicht, 2 Winkelminuten Gefälle in alle Richtungen hat. Und so geht es eigentlich mit der ganzen Autotechnik inzwischen. Nicht? Also es wird prohibitiv. Irgendwann ist es so weit, dass so eine chipgefüllte Plastikblase, die man als Auto bezeichnet, selbstfahrender Computer, nach 7 Jahren faktisch nicht mehr wartbar und reparierbar ist und dann weggeworfen werden muss. Das ist das Ende. Was sie jetzt im Moment noch nicht erreicht ist, aber es wird kommen. Ich wollte gerade fragen, wann sind wir da? Wann würdest du dir deinen letzten Neuwagen kaufen? Vor 12 Jahren. Warum? Aktuell, jetzt gerade, gab es bei Spiegel Online sehr schönen Artikel von einem Kollegen von mir, Überschrift Autos für die Ewigkeit. Über den Audi 100 habe ich auch gelesen. Über den Audi 100, genau. Der jetzt gar nicht so gut dafür geeignet ist, weil Autos für die Ewigkeit müssen A, natürlich sehr solide gebaut sein, damit sie auch lange fahren, B, leicht wart- und reparierbar sein, ja, also für einen mittelmäßig informierten Schrauber, der muss überall gut rankommen und man muss natürlich auch die entsprechenden Ersatzteile kriegen, Verschleißteile, vielleicht auch mal irgendein Unfallteil. Und da ist gerade Audi nicht so gut aufgestellt. Ja, also wenn es da nicht die freie Szene gäbe, die viel nachbaut und Gebrauchteile vorhält, wäre es nicht so gut. Also da gibt es andere Autos, die sind da besser. Also die Marke mit dem Stern, die ist da nach wie vor immer noch beispielhaft, obwohl die auch immer zu schlechter wird. Also auch da gibt es immer NMLs, also nicht mehr lieferbar. Ach echt? Ich kriege im Zweifelsfall für meinen 30 Jahre alten 124er nicht mehr alle Ersatzteile? Naja, also die Verschleißteile wirst du schon noch kriegen, weil die Zulieferer, weil es ist ja ein sehr häufig immer noch im Verkehr befindliches Fahrzeug, die Zulieferer natürlich auch Interesse daran haben, aber du kriegst die ich früher ans Band geliefert habe, die liefern jetzt eben an den Autoersatzteilhandel. Da hast du vielleicht Probleme mit Innenausstattung. Ah, okay. Wenn jetzt deine, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Olivgrün hast oder dann kriegst du da den Stoff nicht mehr. Aber auch da gibt es inzwischen immer noch Quellen, entweder aus Gebrauchter oder Nachfertiger. Und Mercedes ist da sehr, sehr gut. Ganz schlecht sind Japaner. Ja. Weil die sind wirklich katastrophal schlecht. Deswegen gibt es auch kaum, jedenfalls bei uns, keine japanischen Oldtimer. Stimmt, ein Datsun oder so siehst du fast nie, ne? Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Es gab ja den Baseika, ja, also den Datsun 240, 260Z, an den du dich vielleicht erinnerst. Ich glaube, mein Onkel hatte so einen, der hatte so ein bisschen eine Form wie ein Ford Capri, ne? Diese lange Schnauze genau. Und so. Ja, genau. Klassiker, Reihensechser und Heckantrieb. Also ein richtig gutes Auto in Amerika, der Überburner, ja? Also der hatte da so einen Impact wie der Ford Mustang, eine Generation davor. Und da gibt es eben alles, nicht? Also da kriegst du inzwischen aus amerikanischer Fertigung kriegst du eben sehr viel Kram. Also da muss man sich dann eben ins Ausland wenden, was in der aktuellen Situation nicht so lustig ist. Nicht? Autos für die Ewigkeit. Nicht? Und die Spitze dieser, also die hörten auf, überhaupt gebaut zu werden, so vielleicht Mitte der 90er. Danach setzt es dann mit der Vollelektronisierung ein. Und diese Autos sind zwar inzwischen auch nicht mehr reparierbar, aber deutlich schwerer reparierbar. Es wird einige wenige geben, die auch nachgefragt sind, also die schön sind, die eine Fangemeinde haben, die wird man dann auch reparieren können. Oder eben Autos, die man inzwischen schon als Moving Art bezeichnet, also fahrende Kunstwerke. Zum Beispiel? Na, weiß ich nicht, BMW M1, ja, dieser legendäre Supersportwagen, den BMW gebaut hat, inzwischen vor 30 Jahren. Als der 20 wurde, fuhr davon keiner mehr. Ich wollte gerade sagen, die habe ich noch nie auf der Straße gesehen, den Wagen. Doch, die fahren auf der Straße, sind aber natürlich ähnlich wie die 250 GTB Ferraris in Liebhaberhänden. Nicht? Ja. Die stehen auf einer Drehbühne indirekt beleuchtet und werden nur, wenn zwei Sonnen am Himmel hängen, irgendwann mal auf die Straße gelassen. Und so ist es beim M1 auch. Und der hatte eben dieses Problem, was ich jetzt sagen will, vor etwa 20 Jahren, da gab es einen runden Geburtstag auf der Technoklassika, genau, da wurde er präsentiert. Und da sagte dann einer, mach doch mal an. Er springt nicht an. Wieso, was? Wieso, was? Warum springt er nicht an? Ja, die Elektronik. Es war damals die erste Generation der Motronik, die BMW einbaute. Und die Steuergeräte waren einfach Fratze, kaputt, ging nicht mehr. Und Bosch hatte gerade alles weggeschmissen. Keine Unterlagen mehr da, weil wurde längst nicht mehr gefertigt, interessierte die nicht. Ja. BMW hatte noch zwei nagelneue Steuergeräte im Ersatzteilfundus, die aber durchs Liegen auch kaputt waren. Und dann wurden eben aus drei Steuergeräten, die dann re-engineert wurden bei Spezialisten, wurde eben das, was da ursprünglich mal rein programmiert war in dieses Steuergerät. Und die Steuergerätearchitektur wurde also nachempfunden, neu gebaut mit aktuellen Komponenten und dann eben wieder eingebaut in die M1. Und inzwischen fahren sie wieder. Und da spielt es eben eine große Rolle, wenn man die Brains, also die Elektronik und die Technologie, die dahinter steckt, archiviert. Entweder eben in digitaler Form als Programm oder als Bauplan, dann kann man die natürlich nachbauen. Das lohnt sich aber bei einem, weiß ich nicht, Ford Mondeo nicht. Nee. Da muss man dann eben ein Auto haben, was auch wirklich einen echten Wert darstellt. Und so ein M1, der liegt, weiß ich nicht, müsste ich gucken, bei einer Viertelmillion im Augenblick. Und der wird auch nicht weniger werden, weil der eben nur begrenzt zur Verfügung steht. Da gibt es eben nur einige wenige Autos. Und manche Leute investieren in Wein oder in Aktien oder in Immobilien und andere in Mobilien. Ja. Ich persönlich würde mich da der letzteren Gruppe zuordnen. Du hast einen M1 in der Garage stehen? Nein. Leider nicht, Holger. Leider nicht. Welchen Neuwagen hättest du dir vor 12 Jahren gekauft? Vor 12 Jahren, muss ich mir überlegen, das wäre 2008. Aus heutiger Sicht. Mhm. Aus heutiger Sicht und für die Ewigkeit. Wahrscheinlich ein Chrysler 300C Hemi Touring Kombi. Ist das der, wo die Mercedes-Technik drin ist, als sie zusammengegangen sind? Genau, das ist ein Produkt von Daimler. Billigste Mercedes, den du kriegen kannst, ne? Ja, genau. Ja. Der aber nicht ganz so sophisticated war, also nicht so hochgerüstet wie die parallel gebauten Mercedes. Und der 210er, der W210, also die E-Klasse nach dem 124er, die steckte da unter Blech. Mit den Doppelaugen. Ja, genau, mit den vier Augen. Der Schnellroster, nicht? Also den Taxifahrer haben geflucht, ich erinnere mich noch, ja. Jedenfalls den hätte ich heute auch noch, wenn ich den mir damals gekauft hätte. Ein Hemi. Ja, also ein Hemi ist ein V8, 5,7 Liter mit Hemispherical Combustion Chamber, kurz Hemi. Also ein halbkugelförmiger Brennraum, weil da sich die Flammfronten bei der Entzündung besonders ideal und leistungssteigernd eben fortbewegen. Entschuldigung, eine 6-Liter-Maschine. 5,7. Naja, ist dann auch egal, die 300 Milliliter. Schluckt der nicht unfassbar viel, so ein Ding? Also Benzin, nicht? Ja. Also Benzin gibt es ja an der Tankstelle. Ja, ja, klar, aber wird auch nicht billiger. Naja, gut, aber man muss ja nun nicht immer damit fahren. Ja, okay. Ja, also das... Also du hättest ein Auto für die Ewigkeit und hättest ein Auto für den Alltag sozusagen. Genau, irgendeine Rutsche. Ja. Rutsche, die von A nach B führt und wenn sie kaputt geht, dann kauft man sich die nächste Rutsche. Ja. Rutschen gibt es immer. Ja. Die gibt es aus jeder Generation. Also, und wenn man es geschickt macht und ein bisschen Luft hat, dann kann aus so einer Rutsche dann auch wieder ein Wertgegenstand werden. Ja. Ja, also du hast vorhin diese Schnellroster E-Klasse angesprochen, der W210, der ist nun inzwischen ja entweder komplett weggerostet, also nicht mehr da. Man sieht die sehr selten tatsächlich. Inzwischen sieht man sie nur noch selten, aber die man sieht, die sind alle rostfrei und haben eine Top-Ausstattung und kosten Geld. Du hättest ein Auto für die Ewigkeit und eine Rutsche. Wie viele Autos hast du eigentlich wirklich? Müsste ich mal wieder zählen. Also, naja, da kommen immer mal welche dazu und kommen welche weg und manche sind... Ich habe da so eine Halle, wo leider das Dach halb eingestürzt ist. Da kommt man schwer ran. Ja. Und mit mal auf die Autos gestürzt? Ja, ja. Aber das sind eben Teileträger oder Projekte. Also es ist natürlich trotzdem traurig. Ja. Aber so ist es eben. Ich habe im Augenblick jetzt gerade 3 Autos, die zugelassen sind. Mhm. 3. Was ist es? Die Rutsche ist ein Smart. Ja. Erste Generation. Klar, du lebst in Berlin, du fährst in Berlin. Genau. Ja. Also Smart. Ist ja bekloppt, wenn du was anderes nehmen würdest. Genau, ist extrem entspannend, das Fahrzeug, muss man sagen. Dann habe ich für die kleinen, schnellen Trips in diesem Land ein 190e, Mercedes 190e. Ich neide hart. 32 Jahre alt, mit dem 2.3er unter der Haube. Oh, 5 Gang Hand. Ist der verbastelt oder ist der... Nö, der ist ziemlich original. Aber der Erstbesitzer war offenbar ein Buchhalter, der hat genau 2 Extras bezahlt. Grüne Scheiben, was der Innenausstattung sehr zugute kommt jetzt nach 32 Jahren und ein 5-Gang-Getriebe. Ja. Das ist einer meiner Träume, ein unverrastelter 190er. Ja. Ja, mehr braucht man nicht. Der fährt wirklich, also der kann heute auf der Autobahn locker mithalten, wirklich locker, der ist super und naja, der ist eben alt, ist durch mehrere Hände gegangen, wie viel der runter hat. Weiß kein Mensch. Ja, also da ist schon ist der. Aber auch egal, weil die halten halt ewig. Ja, es ist ja auch uninteressant. Der Tachostand ist eine Zahl, so wie beim Alter, Holger. Ne? Ja. Es kommt auf den Gesamtzustand an. Genau. Und dann habe ich noch für die Familie, die Familie liebt ihn heiß und innig, The Swedish Brick. Volvo 240. Genau, Kombi, Doppelblock. Geil, sehr geil. Ja, ein wunderbarer Wagen. Der geht auch nie kaputt, oder? Nee. Der verschleißt natürlich. Also gestern, ich habe gerade gestern neue Stoßdämpfer vorne eingebaut. Offenbar noch die Erstausstattung nach 375.000 Kilometern. Die Domlager klappern. Zahlen bedeuten nichts. Naja, aber an dem Punkt schon. Dann kann man den Verschleißvorrat abschätzen. Ja. Der Verschleißvorrat ist ja so eine Zahl, die philosophisch zu betrachten ist. Nicht, wenn so ein Auto vom Band läuft, hat es einen Verschleißvorrat von 99,8%. Das musst du nochmal erklären. Naja, also ich sag ja, und wenn es dann bis zum Werkstor gefahren ist, ja, auf eigener Achse, liegt der Verschleißvorrat nur noch bei 99,6%. Okay. Schon 0,2% haben sich ja die Wellen gedreht, erste Einschleifvorgänge haben stattgefunden, die Bremse ist mikroskopisch dünner geworden. Und beim W123, also bei dem legendären Vollmetall-Daimler, hieß es ja immer, wenn der Verschleißvorrat auf 46,3% abgesunken ist, dann bleibt er stehen. Hat er das auch gemacht? Nee, der ist trotzdem weitergefahren. Das ist halt durchs Netz geistert. Ach so, okay. Hast du eigentlich, also wenn du kannst an wahrscheinlich so ziemlich jedem Auto bauen, schrauben, machen, tun, hast du überhaupt noch ein Traumauto, das du gerne hättest, oder hast du das längst? Nee. Das wechselt. Das wechselt komischerweise. Ein Traumauto im Moment gucke ich. Dafür wird man mich wahrscheinlich schlagen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die gerade preislich sehr attraktiv sind. Die erste ML-Klasse, ja, also der erste ML von Mercedes, der in Tuscaloosa in Amerika gebaut worden ist. Deswegen will ich ihn eigentlich haben, ja, weil er eben auch nicht so überladen ist elektronisch. Ja. Der hat den, hat schon die zweite, glaube ich, die zweite CDI-Generation unter der Haube. Kriegt man als V8 4 Liter, wenn man will, würde ich aber nicht. Ich würde einen kleinen nehmen. Einen kleinen 5-Zylinder, 270 CDI. Den aber dann als Workhorse, also als Auto, wo man mal einen Anhänger mitzieht oder Teile holt oder eben über schlechte Straßen fährt, die es ja geben soll in Deutschland. Mhm. Ja, also nachdem ich meine Stoßdämpfer gestern in der Hand hatte, irgendwo muss es ja herkommen. Ne? Das heißt, dein Traumauto ist eigentlich ein nee, das ist ein nicht nützliches Fahrzeug. Ja, das ist eher so ein Vernunftauto, ein Arbeitsauto. Ja. Traumauto. Ein 356er. Hast du den 356er gehabt von damals? Nee, habe ich noch nie. Selbst gefahren habe ich ihn schon, aber deswegen will ich ihn auch nicht. Ja, also 356er ist wirklich also ein besserer Käfer. Das muss, das muss nicht sein. Eine Weile lang wollte ich mal einen 911 haben. Mhm. Inzwischen nicht mehr. Heute, warum? Ja, erstmal ist der ja preislich völlig enteilt. Ja. Und außerdem ist die Klientel inzwischen so ähnlich wie davor die Ferrari-Fahrer. Ja, okay. Ja, also viele nichts, also wirklich Ahnungslose, die einem entsetzliche Geschichten von ihren Autos erzählen, was sie daran alles verändert und verbessert und aufgepimpt haben. Also das Auto da will man, entwertet. Will man nicht dazugehören. Nee, das will, nee, also wirklich nicht. Ja. Es gibt natürlich Ausnahmen, die Regel bestätigen. Ja, also, das ist ja immer. Ich habe einen Bekannten, der verkauft originale Erstserien-Elfer, die er aus der ganzen Welt zusammensucht. Ja. Unrestaurierte Erstserien-Elfer, kurzer Radstand noch. Ja, und davon das sind die mit diesen Blechradkappen noch, ne? Also ja, ja, genau. Also ja, das wäre dann wahrscheinlich der 912, weil die Elfer hatten fast immer Fuchsräder drin. Was sind Fuchsräder? Na, also der Schmiederadhersteller Fuchs. Ach so. Ja, der hat also damals, übrigens für Mercedes, die Barockfelgen auch, waren auch, sind auch Füchse. Ja. Ja. Aber eigentlich sagt man Füchse, sagt man zu den Porsche-Alufelgen, also diese schwarz-silbernen. Ja, genau, die so aussehen, als wären 5 Alu-Dinger draufgeklebt. Genau, genau. Ja, okay, die meinte ich mit Alu. Und danach, also die G-Modelle hatten ja dann die sogenannten Hackmesserfelgen, die also furchtbar hässlich aussahen. Die kommen auch von Fuchs, ne? Auch Schmiederäder. Also nicht Alufelgen gegossen, sondern geschmiedete, die viel fester sind und auch leichter im Verhältnis. Das ist wie bei einer guten Pfanne. Gut, wie kommen wir jetzt drauf? Also Traumauto war das. Traumauto, genau. Ich würde jetzt, wenn ich ein Traumauto hätte, also eins, was ich wirklich gerne hätte, fahren würde und auch Spaß dran hätte. Spaß dran hätte. Genau so. Curves. Also, dass ich mal irgendwie mir mal eine Woche Zeit nehme und ein paar Alpenpässe mache. Audi TT. Audi TT, die erste Generation. Ich wollte gerade sagen, ohne Schwänzchen. Ne? Nee, mit Schwänzchen. Mit Schwänzchen. Ja, es wäre ein Quattro und der muss ein Schwänzchen haben. Warum? Naja, damals gab es einen Rückruf. Da gab es welche ohne Schwänzchen, also ohne diesen kleinen Minispoiler. Und da war in bestimmten Fahrsituationen wurde der hinten so leicht, dass er zum Brummkreisel wurde. Ja, aber es sah besser aus. Ohne Schwänzchen, natürlich. Ja. Gut, aber ich bin ja Technokrat. Ja, stimmt. Ja, geht ja um, vor allem, wenn du drin sitzt, siehst du das Ding sowieso nicht. Eben, genau. Die Kiste muss funktionieren und zwar gut. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich würde schon eine Weile fahren. Hast du eigentlich irgendwas, wo du nicht rangehst, wenn du selber schraubst? Lass mal überlegen. Oder Kompetenzlücken? Gibt es das bei dir? Na, es gibt mega viele Kompetenzlücken. Ich habe keineswegs alles schon geschraubt. Nicht? Ja. Irgendwann ist eben immer das erste Mal, aber manches will ich dann auch gar nicht schrauben. Also zum Beispiel hätte ich keine Lust, eine Multitronic zu reparieren. Mhm. Ja, dieses etwas unglückliche, stufenlose Getriebe von Audi. Mhm. Würde ich nicht reparieren wollen. Eigentlich überhaupt die ganzen CVT-Getriebe. Die sind nicht so meins. Ja, die funktionieren zwar ganz gut. Aber drüber reden kannst du trotzdem. Also das meine ja, ich jetzt als Kompetenz. Ich weiß, wie es funktioniert und ja. Ich weiß auch, was man reparieren muss. Ne? Ja. Also da habe ich irgendwo mal gelesen. Aber selber machen würde ich es nicht. Ja. Weil das Risiko, dass es nicht erfolgreich ist, was ich da mache, ist groß. Ja. Wie in jeder Werkstatt übrigens. Ja, nicht umsonst höre ich ja immer die Geschichten. Ja, der war jetzt schon zweimal in der Werkstatt und der schaltet immer noch nicht vernünftig. Jetzt hast du angefangen, zum Autopapst zu werden in einer Zeit, in der ja man Autos tatsächlich noch nach Ansehen auseinandernehmen konnte. Also wenn ich mir überlege, so mein erstes eigenes Auto war ein Passat, ein 79er Passat L. Hm. Wenn ich da die Motorhaube aufgemacht habe, da konnte ich genau sagen, das ist die Lichtmaschine, das ist der Vergaser, das ist dies, das ist das und das ist jenes. Denkst du, du könntest heute auch noch mal anfangen, Autopapst zu werden? Wahrscheinlich nicht mehr zu 100%. Also ich würde, wie die meisten Kids, Jugendlichen, also die jetzt sich mit dem Vierrad beschäftigen, ja. Mit dem Auto beschäftigen, die spezialisieren sich auf irgendwas. Mhm. Ja, die nehmen sich entweder die Audioabteilung vor oder die nehmen sich die Fahrwerke vor, Bremsen, Federn, Querlenker, Achsgummis etc. Oder die nehmen sich die Optik vor. Die Zulassungsbestimmungen lassen ja mehr auch fast nicht zu. Wir konnten ja damals Gott weiß was alles machen. Ne? Also weiß ich nicht. Transportermotor, ein 1200er Käfer rein, ja, Typ 3 Felgen hinten rauf mit 165, die ja damals mega breit waren. Ja. Also im Käferbereich und beim BMW dann 02er, die haben ja da Gott weiß was alles gemacht. Ne? Also, und BMWs konnte man richtig gut aufmachen. Ford Capri. Ja? Boah, was wurde da eingebaut? Ja? Fette Sechszylinder aus dem Konsul rein verpflanzt und also, und das war sogar legal. Also man kriegte es, wenn man es sauber gemacht hat, auch eingetragen und durch den TÜV. Heute keine Chance. Also wenn man heute deutliche Änderungen am Seriensetup machen will, ist also technisch zwar möglich und man kriegt es vielleicht auch abgenommen, aber die Kosten, alleine die bürokratischen Kosten, ja. Gutachten, Prüfzertifikate, Freigaben, was weiß ich alles. Und selbst die Hersteller fangen ja jetzt inzwischen an, wenn man irgendwelche zusätzlichen technischen Dokumente haben will, dafür richtig Geld zu nehmen. Wie? Dafür, dass sie einem eine E-Mail mit einem PDF schicken oder was? Ja, das ist nun mal Copyright. Ja. Also die Rechte an dieser Informationen liegen nun mal beim Hersteller. Und inzwischen hat sich eben rausgestellt, dass es bares Geld ist. Nicht überhaupt Reparaturleitfäden ist bares Geld. Damit verdienen die richtig Geld. Die EU sagt, jede Werkstatt muss in die Lage versetzt werden, vom Hersteller eine Inspektion durchzuführen, um eben Garantie- und Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren. Und das machen die Hersteller auch. Jetzt könnte deine kleine Werkstatt an der Ecke sagen, ja, ich mache die Inspektion bei deinem, weiß ich nicht, so wie es der Hersteller will, dann schreibt der Hersteller aber das vor. Dazu brauchst du die und die Software, das und das Werkstatt-Informationssystem und das musst du alles kaufen. Ja, und wenn der jetzt nur einmal an deinem Auto eine Inspektion machen, sagt er, ich werde den Teufel tun und hier für ein paar Tausend mir irgendwelche Zugänge freischalten lassen, das lassen wir mal. Nicht? Und genau damit grenzen sich eben die Autohersteller und ihre Vertragsnetze gegen die freien Werkstätten ab. Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht der Autopapst geworden wärst? Puh, vielleicht ein Berufsschullehrer war kurz mal im Gespräch oder irgendein, weiß ich nicht, technischer Leiter von Auslandsbaustellen, von deutschen Industrieunternehmen, irgend sowas. Also das war alles schon mehrfach kurz davor. Also solche Sachen, das waren immer so die Abzweige auf meiner Autobahn. Das hätte schon mal passieren können. Und wann hast du gesagt, so jetzt bleibe ich dabei? Als ich pleite ging. War Anfang der 2000er. Womit bist du da pleite gegangen? Naja, das waren damals Dotcom-Krise, neuer Markt, war zusammen. Ich habe 3 gut bezahlte Jobs verloren, die dann aber schon, also einmal den Theaterjob, den hatte ich selber aufgegeben, dann hatte ich einen Redakteursjob bei einer großen deutschen Autozeitung und eben das Radioengagement. Das Radio, das war damals also der Nachfolger von dem ersten vorhin erwähnten, war damals die FAZ, die diesen Senderbetrieb, die haben den Betrieb eingestellt, aus Kostengründen. Ja, und dann stand ich auf der Straße. Hab aber gesagt, ich mach's weiter. 2 Jahre Daumen lutschen und dann sprang der Motor wieder an. Andreas Kessler, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Das war Folge 0 vom Omnibus. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterfährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per Steady. Und die Kasse, die findet ihr auf omnibus.fm.